Es ist 5:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Matthias Jahn. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Es soll der bislang größte Solarpark in Hessen werden. Heute ist im nordhessischen Wolfhagen-Niederelsungen offizieller Spatenstich für das 58-Millionen-Euro-Projekt. FFH-Reporter Marcel Ruge. Direkt an der A44 sollen in den nächsten Monaten rund 160.000 Solarmodule installiert werden, sagt mir Betreiber Christoph Lübcke, auf einer Fläche größer als 100 Fußballfelder. Im kommenden Jahr schon soll der Park Strom für knapp 40.000 Haushalte liefern. Und dabei soll es nicht bleiben, Wolfhagen will Hydrogen Valley werden, mit Ökostrom hier in ein paar Jahren schon im großen Stil grünen Wasserstoff produzieren. Marcel Ruge, Wolfhagen. Die Renten in den kommenden Jahrzehnten absichern. Dafür hat das Bundeskabinett heute die Weichen gestellt. Nach monatelangem Ampelstreit ist das Rentenpaket 2 nun beschlossen. Mit der Reform soll das Rentenniveau mindestens bis 2039 bei 48% bleiben. Für die rund 930.000 Beschäftigten im deutschen Bauhauptgewerbe gibt es nach der dritten Warnstreikwoche eine Tariflösung. In 3 Stufen sollen die Gehälter steigen, im Osten stärker als im Westen. Am Ende soll das Lohnniveau dann in ganz Deutschland gleich sein. Die Tarifparteien einigten sich zudem auf eine 3-jährige Laufzeit des Kompromisses. Und jetzt das Neueste von unseren Regionalreportern. Einfach näher dran mit den 6 FFH-Regionalstudios. Jetzt die Nachrichten für Rhein-Main. Zuschauer, Schiedsrichter und Spieler werden geschlagen und bedroht. Zu solchen Szenen kommt es immer wieder im Wiesbadener Amateurfußball. Sportgerichte sprachen bereits Spielverbote gegen einzelne Fußballer aus. Warnung genug war das offenbar noch nicht. Am 8. Mai musste das Wiesbadener Pokalfinale nach Handgreiflichkeiten abgebrochen werden. Am 12. Mai soll im Anschluss eines B-Ligaspiels dem Schiedsrichter ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Wiesbadener SPD will dem jetzt einen Riegel vorschieben mit weiteren Sanktionsmaßnahmen. Platzverbote nicht nur für einzelne Spieler, sondern gegebenenfalls auch für ganze Mannschaften. Diese Gewalt auf den Fußballplätzen, die muss aufhören. Und wir greifen hier jetzt auch durch. Mit dem möglichen Sportplatzverbot ziehen wir ein scharfes Schwert, das aber vor allem präventiv wirken soll. Und wer weiß, dass er nicht mehr spielen darf, wenn er randaliert, der überlegt es sich hoffentlich künftig 2-mal. So will die Stadt selbst für Ordnung auf ihren Fußballplätzen sorgen. Heute wird über die Maßnahme bei der Stadtverordnetenversammlung gesprochen. Konrad Neuhaus, Wiesbaden. Der Blick auf die Straßen um 3:03. Der FFH-Staupilot. Achtung Autofahrer, auf der A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Obertshausen und Offenbacher Kreuz liegt eine Radkappe auf der linken Spur. Hier bitte besonders vorsichtig fahren. Die A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Frankfurter Kreuz und Offenbacher Kreuz, 4 Kilometer stockender Verkehr. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Rastorf-Rimberg und Hattenbacher Dreieck, 5 Kilometer Stau an der Baustelle. Die A5 Kassel-Frankfurt zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz, hier steht ein defekter LKW auf der linken Spur. A7 Kassel-Hannover zwischen Hanmünden-Hedemünden und Dreieck Drammetal, 3 Kilometer stockender Verkehr wegen eines Unfalls auf der linken und mittleren Spur in der Baustelle. A66 Fulda-Hanau zwischen Bad Orb-Wächtersbach und Gelnhausen-West, 4 Kilometer stockend, ebenfalls an der Baustelle. Und dann noch eine Meldung aus dem Stadtgebiet Gießen. Hier gibt's eine Vollsperrung der Pistorstraße wegen eines Unfalls. Fahren Sie am besten über den Schiffenberger Weg. Ein Hessenblitzer steht auf der B49 Limburg in Richtung Gießen, in Höhe der Abfahrt Albach. Da wird aus einem weißen Bus geblitzt. 100 ist erlaubt hier. Vielen Dank an Sascha. Er hat das über WhatsApp gemeldet. FFH, das Wetter. Stark bewölkt ist es heute. Teilweise mit Regen und abends sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen bis dahin liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht werden die Gewitter weniger. Da schauert es dann nur noch örtlich bei 8 bis 12 Grad. Morgen am Feiertag ein ähnliches Bild wie heute. Wolken, Schauer und Gewitter. Und am Freitag geht's so weiter.